Der Jugendfeller Gumsong in der DEVJK gab neue Bücher heraus, die zur ideologisch-kulturellen und emotionellen Erziehung der Jugendlichen und Schüler beitragen werden. Darunter sind die Bücher, die die unvergänglichen Verdienste und edlen Charakterzüge der großen Generalissimusse Kim Il-sung und Kim Jong-il und des verehrten Marschalls Kim Jong-un zum Inhalt haben und mehr als 80 Arten der sozialpolitischen Bücher, die die Richtigkeit der revolutionären Idee und Führung der Partei der Arbeit Koreas zeigen.